WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 28. August 1850. Die Uraufführung der Oper Lohengrin von Richard Wagner. Es sollen uns die Sinne vergehen. Mit dem ersten Ton schon ganz weltentrückt, in himmlischen Streicherhöhen beginnt Richard Wagners romantischste, sehrendste, verführerischste, traurigste Oper, Lohengrin. Die Lohengrin-Musik war es, die einst den bayerischen Kronprinzen Ludwig für den Rest seines Lebens in eine Traumwelt bannte und die noch für den Wagner-Hörer Thomas Mann vielleicht das Wunderbarste war, was er überhaupt geschrieben hat. Den Lohengrin in seiner blau-silbernen Schönheit liebe er immer noch am innigsten, bekannte der Schriftsteller. Und vielen geht es ebenso immer noch. Ein Klangwunder. Es kam zur Welt am 28. August 1850, heute vor 170 Jahren in Weimar. Hofkapellmeister Franz Liszt dirigierte, der Komponist konnte nicht dabei sein. Richard Wagner, in Sachsen steckbrieflich gesuchter Revolutionär, befand sich im Exil in der Schweiz. An diesem 28. August, Goethes Geburtstag, in Weimar ist das ein Feiertag, saß Wagner in Luzern in einem Gasthaus, es soll tatsächlich zum Schwan geheißen haben, die Uhr in der Hand und träumte sich ins Großherzogliche Theater nach Weimar. Verfolgte im Geiste, was sich dort auf der Bühne ereignete. Zum Beispiel die wahrscheinlich grandioseste Ankunft eines Bühnenhelden, die je komponiert wurde. Seht, seht, welch ein seltsam Wunder. Wie ein Schwan. Ein Schwan zieht einen Nachen dort heran. Ein Ritter drinnen hoch aufgerichtet steht. Wie glänzt sein Waffenschmuck. Das Aug vergeht vor solchem Glanz. Auge und Ohr vergehen vor seinem Glanz. Von einem Schwan die Schelde hinaufgezogen, erscheint Wagners strahlendste Erlöserfigur, der Gralsritter Lohengrin. Er erscheint in höchster Not. Elsa, die Tochter des verstorbenen Herzogs von Brabant, wird von Graf Telramund beschuldigt, ihren Bruder Gottfried ermordet zu haben. Tatsächlich hatte ihn Telramunds dämonische Gattin Ortrud in einen Schwan verwandelt. Zum Entscheidungskampf im Gottesgericht erscheint nun auf wunderbare Weise eben dieser Ritter, den Elsa im Traum gesehen hatte. Er verspricht Elsa die Ehe, unter der Bedingung, dass sie ihn nicht nach seinem Namen und seiner Herkunft fragen dürfe. Elsa gelobt es. Lohengrin wiederholt das Frageverbot noch einmal. Es ist wichtig. Und nun hören wir, wovon so viele Opern handeln und was so schlicht und klar nur selten zu hören ist. Im Sommerurlaub 1845 im böhmischen Marienbad war Wagner nach ausgiebiger Lektüre mittelhochdeutscher Literatur, etwa Wolframs Gralsepos Parzival, aber auch Grimms deutscher Mythologie, von einer Art Lohengrin-Fieber erfasst. Eine bald beängstigend sich steigernde Aufregung. Der Lohengrin, dessen allererste Konzeption schon in meine letzte Pariser Zeit fällt, stand plötzlich vollkommen gerüstet mit größter Ausführlichkeit der dramatischen Gestaltung des ganzen Stoffes vor mir. Doch die Schwanenrittergeschichte erweist sich als übermäßiger Reiz für meine Fantasie. Eingedenk der ärztlichen Warnung wehrte ich gewaltsam die Versuchung zum Niederschreiben des entstandenen Planes von mir und wendete dagegen ein energisches Mittel der sonderbarsten Art an. Um Lohengrin zu vergessen, liest er anderes und geht baden. Doch hatte ich mich getäuscht. Kaum war ich um die Mittagszeit in mein Bad gestiegen, als ich von solcher Sehnsucht, den Lohengrin aufzuschreiben, ergriffen war, dass ich, unfähig, die für das Bad nötige Stunde abzuwarten, nach wenigen Minuten bereits ungeduldig heraussprang und wie ein Rasender in meine Wohnung lief, um das mich Bedrängende zu Papier zu bringen. Dies wiederholte sich mehrere Tage, bis der ausführliche szenische Plan des Lohengrin ebenfalls niedergeschrieben war. Entnervt gibt der Badearzt seinen Patienten für weitere Kuranwendungen verloren. Lohengrin, so macht es Wagners Schilderung in »Mein Leben« klar, musste erzählt werden. Denn es war, wie immer, auch seine eigene Geschichte. Lohengrin, das war der auratische Erlöser als Künstlerfigur, dessen fantastisch strahlende Erscheinung uns bis zum Geblendetwerden fasziniert. Die Frage nach Nam und Art aber ist verboten. Wir sollen nicht dahinter gucken. Hier setzte vom strengen Philosophen und Musikdenker Adorno und anderen die Kritik am Blendwerkcharakter solcher Kunst an. Wagner ist ein Zauberer, der den Blick hinter die Kulissen verwehrt. Das machen alle Zauberer. Wagner aber erweckt durch allerlei rhetorische Nebel hindurch den Eindruck, seine Tricks seien echt. Seine Bühne hat einen gefährlich doppelten Boden. Von der fraglosen Liebe geht es steil bergab zur Katastrophe. Alles scheint gut, nachdem der strahlende, unbekannte Telramund im Kampf besiegt hat. Nichts aber ist gut, denn der bösen Ortrud gelingt es, nächtens darauf in Elsa Zweifel zu säen. Ortrud beschwört ihre heidnischen Götter, um Elsas Glück zu zerstören, und Wagner komponiert den Blick in einen Abgrund. Telramund am nächsten Morgen stört den Hochzeitszug und bezichtigt den Unbekannten der Zauberei. Was bitte soll das für ein Retterritter sein, den man nicht nach seinem Namen und seiner Herkunft fragen darf? Das Gift wirkt. Und es wirkt nach all den gelegentlich dröhnenden Staatsaktionen im ersten Aufzug im allerintimsten Raum, als das süße Lied der Hochzeitszeremonie verhallt ist im Brautgemach. Wir sind allein, zum ersten Mal allein, seit wir uns sahen. Nun sollen wir der Welt entronnen sein. Das süße Lied verhallt. Wir sind allein, zum ersten Mal allein, seit wir uns. Es beginnt als wolkenloses Liebesgespräch. Doch psychologisch und musikalisch äußerst differenziert wird bald, Satz für Satz, immer deutlicher, dass Elsa die fatale Frage stellen wird, ja, dass sie sie stellen muss, eben weil sie liebt. Dieses Paar hat keine Chance, hatte sie zu keinem Zeitpunkt. Und Wagner, der Dramaturg der äußersten Zuspitzung, führt es gnadenlos schon in der Hochzeitsnacht vor Augen. Dass Telramund, der Gegenspieler, nun noch ins Gemach dringt und getötet wird, ist da schon fast nicht mehr wichtig. Weh, nun ist all unser Glück dahin. Bringt Lohengrin die Sache auf den Punkt. Und wir wollen nicht fragen, welcher Art Glück das hätte werden sollen. Der Rest ist Auflösung. Beim folgenden Gerichtstag muss der Schwanenritter sein Geheimnis nun preisgeben. In fernem Land, unnahbar euren Schritten, liegt eine Burg, die Monsalvat genannt. In fernem Land, unnahbar euren Schritten, genannt. Um Lohengrins Gralserzählung herum hatte Wagner sein traurigstes Stück entworfen, das einmal mehr davon handelt, wie die Begegnung des Überirdischen mit dem Irdischen nicht gut ausgeht. Der sich da singend zu erkennen gibt, ist der Sohn des Gralskönigs Parzival, in die Welt ausgesandt, um bedrängter Tugend beizustehen, allerdings inkognito. Bin Lohengrin, genau. Deshalb ist mit seiner Vorstellung »Bin Lohengrin« genannt, der Abschied, die Trennung der Liebenden besiegelt. Keine Erlösung, es hat nicht sollen sein. Doch kündigt er die Rückkehr des verschwundenen, ermordet geglaubten Gottfried an. Lohengrin verschwindet und der Knabe wird jetzt von Ortruds Bann erlöst. Der neue Herzog von Brabant nimmt das Schwert, das ihm Lohengrin hinterlassen hat. Ortrud stürzt erledigt hin. Elsa sinkt entseelt in Gottfrieds Armen zu Boden. Während Lohengrin immer ferner gesehen wird, sinkt langsam der Vorhang. Wagners letzte Regieanweisung. So strahlend die Ankunft des Schwanenritters, so tief deprimierend der Anblick seines allmählichen Verschwindens. Das letzte Wort seines Lohengrin ist ein Schrei, ein lauter, kollektiver Ruf. Weh! Im Schlussbild schaut sich Wagner selbst hinterher, als gescheiterte Erlöserfigur. Doch sah er sich nicht nur als Lohengrin, er war auch Elsa. Es kam mir auch die weibliche Natur zu immer innigerem Verständnisse. Es gelang mir, mich so vollständig in dieses weibliche Wesen zu versetzen, dass ich zu gänzlichem Einverständnis in meiner liebenden Elsa kam. So fühlte Wagner Elsas Schmerz. Ich litt wirklichen, tiefen, oft in heißen Tränen mir entströmenden Jammer, als ich unabweislich die tragische Notwendigkeit der Trennung, der Vernichtung der beiden Liebenden empfand. Das ist, Jahre vor Sigmund Freud, angewandte Psychoanalyse, Ausdruck seiner Zeit und der Seelenlage eines Künstlers und zugleich seiner Zeit voraus. So weit, dass das treulich geführt des Brautchors zum Hochzeitshit die teutonische Kriegsrhetorik in Wagners fadenscheinigem Mittelalter bald zum Soundtrack des jungen Kaiserreichs wurde. Zugleich reizte Lohengrin zur Parodie von Johann Nestreus Posse bis zu Heinrich Manns brillant bissiger Satire in seinem Roman Der Untertan. Und doch, vor Lohengrins blau-silberner Schönheit sind wir bis heute nicht sicher. Im Zeitzeichen erinnerte Holger Nolze an die Uraufführung der Oper Lohengrin von Richard Wagner am 28. August 1850. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den amerikanischen Saxophonisten Charlie Parker. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.